Durch den Vollzug der Liebe verlässt der Mann nach einem schönen Wort der Bibel Vater und Mutter und hängt seinem Weibe an, und beide werden zu einem Fleisch. Dasselbe gilt auch für die Frau. Diesem Bild entspricht ein Vorgang in der Seele, den wir durch seine Wirkung als wirklich erfahren. Denn er bewirkt eine Bindung, die sich, auch wenn wir es anders wollen, als unaufhebbar und daher auch als nicht wiederholbar erweist. Man könnte einwenden, dass eine Scheidung und eine ihr folgende neue Beziehung das Gegenteil beweisen. Doch eine zweite Beziehung wirkt anders als eine erste. Ein zweiter Mann und eine zweite Frau spüren die Bindung ihres Partners an seine erste Frau oder an ihren ersten Mann. Das zeigt sich darin, dass ein zweiter Mann und eine zweite Frau sich nicht trauen, den neuen Partner als ihren Mann oder als ihre Frau im vollen Sinn wie den ersten zu nehmen und ihn als ihren Mann oder als ihre Frau auch zu behalten. Denn beide Partner erfahren die zweite Beziehung der ersten gegenüber wie Schuld. Das gilt auch dann, wenn der erste Partner verstorben ist. Denn wirklich getrennt werden wir vom ersten Partner nur durch den eigenen Tod. Eine zweite Beziehung gelingt daher nur, wenn die Bindung an frühere Partner anerkannt und gewürdigt wird. Und wenn die neuen Partner wissen, sie bleiben den früheren nachgeordnet und stehen bei ihnen in Schuld. Doch eine Bindung im ursprünglichen Sinn, wie in einer ersten Beziehung, bleibt ihnen versagt. Deswegen werden bei der Trennung einer zweiten Beziehung Schuld und Verpflichtung in der Regel geringer erlebt als beim Bruch einer ersten Beziehung.